Meditation für den Magenmeridian. Suche dir bitte ein gemütliches Plätzchen, wo du dich hinsetzen oder hinlegen kannst. Sorge dafür, dass du während der Meditation nicht auskühlst. Und ja, wenn du diesen Platz gefunden hast, dann bitte ich dich, deine Augen jetzt zu schließen. Und ich lade dich ein, 3 tiefe Atemzüge zu nehmen, ganz tief bis in deine Lungenspitzen hinein. Und während du jetzt in deinem Rhythmus weiteratmest, bitte ich dich einmal zu spüren, was dieses tiefe Atmen in deinem Kopf auslöst. Spüre mal, wie es sich auf deiner Stirn anfühlt, während du ganz bewusst tief ein- und ausatmest. Konzentriere dich mal genau auf diese Stelle, während du tief atmest. Und lasse dich darauf ein, zu fühlen. Vielleicht spürst du auch etwas zwischen deinen Augen. Oder hinter deinen Augen. Fokussiere dich jetzt mal nur auf diese Stelle, während du weiter atmest. Und während du so weiter atmest, möchte ich dich einladen, gleich mit mir zusammen auf die Reise zu gehen, auf eine Sommerblumenwiese. Stelle dir vor deinem geistigen Auge vor, dass es ein wunderschöner Sommertag ist. Die Sonne scheint, es ist warm. Und die Sommerwiese ist ungemäht und du findest dort zahlreiche hohe Gräser, Wildkräuter wie Löwenzahn, aber auch Gundermann und Gänsefingerkraut, Vogelmiere, Gänseblümchen, und noch viel mehr. Weiter weg siehst du ein gelbblühendes Rapsfeld, ein Sonnenblumenfeld. Gelb, wohin du schaust. Und oben am Himmel die gelbe Sonne. Lasse dich ins Gras fallen und verweile genau dort. Spüre die Erde unter dir und den Himmel über dir. Blicke dich um und sauge alles auf, was dich nährt. All die schönen Eindrücke. Vielleicht summen gerade ein paar Bienchen um dein Ohr. Oder Vögel ziehen über dir hinweg und zwitschern. Sie tanzen am Himmel einen Tanz extra für dich. Nimm alles wahr und genieße diesen Moment. Diesen Moment der Fülle. Schau um dich herum. Es ist so vieles einfach da. Nimm diese Eindrücke auf und lass dir aber auch gleichzeitig Zeit, sie zu verarbeiten oder soll ich sagen, zu verdauen. Nimm dir die Zeit, diese Eindrücke zu genießen. Jetzt hast du diese Zeit, in diesem Moment. Und während du so dort liegst, lass dein Auge in die Ferne schweifen. Vielleicht siehst auch du da hinten die Obstbäume auf dem Feld. Möchtest du mit mir gemeinsam hinübergehen und schauen, was das für Obstbäume sind? Hast du nicht auch Lust, jetzt einfach mal ein bisschen Obst frisch vom Baum zu naschen? Dann komm, lass uns rübergehen. Nimmst du den Duft wahr? Den Duft von reifen Mirabellen, den Duft von süßen Quitten, den Duft von reifen Pfirsichen. Läuft dir nicht auch das Wasser im Mund zusammen? Genieße jeden Moment gerade. Genieße es. Und traue dich, deine Hand auszustrecken und nach den Früchten zu greifen. Und dann nasche und koste. Konzentriere dich ganz auf den Geschmack, den du jetzt gerade wahrnimmst. Diese Süße, wunderbar. Spürst du nicht auch, wie wohltuend dieser Geschmack ist? Spürst du, wie sich der Geschmack in dir ausbreitet, in deinem ganzen Körper? Wie er dir Energie liefert, wie er dich nährt. Stelle dir vor, wie aus diesem leckeren, köstlichen Bissen aus deinem Körper die Nährstoffe die diese Früchte liefern, herausgezogen werden. Diese Früchte, sie dienen dir. Sie geben dir bedingungslos das, was dein Körper jetzt braucht. Und dein Körper verarbeitet es und nutzt es, wandelt es um in etwas, was dir dient. Sei dir dessen bewusst, welch geniales Wunderwerk dein Körper darstellt, zu was er in der Lage ist, Dinge zu verwandeln, zu transformieren. Bist du dir dessen bewusst, was dein Körper tatsächlich da macht? Ja, dein Körper ist ein Wunderwerk der Natur. Nimm das jetzt mal ganz bewusst wahr. Lasse dich nähren. Nimm es an, das Angebot. Das Angebot der Natur, dir das zu liefern, was du brauchst. Und sei dir gewiss, dass dein Körper über wundersame Mechanismen verfügt, das, was dir da angeboten wird, aufzuspalten und zu verwandeln, zu transformieren in Energie, die dir dient. Spüre die Kraft, die aus diesen Früchten sich gerade in deinem Körper breit macht. Wenn du ganz genau dich darauf konzentrierst, spürst du es. Spüre, wie sich die Energie ausbreitet, bei jedem Atemzug, wie sie immer größer und größer wird, diese Wolke aus Energie, die du gerade gesammelt hast, aus den Früchten der Natur. Atme da hinein, vergrößere diese Wolke aus Energie mit jedem Atemzug. Bade dich in der Wolke dieser Energie und Kraft. Befülle dich und jeden Winkel deines Körpers. Genieße das. Du kannst dir auch vorstellen, dass diese Wolke, die dort gerade entsteht, die aus dir heraus immer größer wird, immer größer, wie ein riesiger Luftballon, in dem du jetzt gerade drin schwebst. Du kannst dir auch vorstellen, dass diese Wolke gelb ist. So gelb wie die Sonne, so gelb wie die Blumenwiesen, so gelb wie die Quitten, so gelb wie die Mirabellen. Und wenn du magst, lass dich davon tragen, wie in einem großen Luftballon. Ja, du kannst schweben. Du hast enorme Kräfte. Du kannst alles. Du musst es dir nur zutrauen. Atme noch einmal tief ein und integriere diese Kraft in jede deiner Zellen. Lasse diese Kraft überall dorthin fließen, wo du es gerade brauchst, zum jetzigen Zeitpunkt. Fülle das auf, was aufgefüllt gehört. Und wenn du dich aufgefüllt hast, dann lade ich dich ein, wieder mit mir zurückzukehren ins Hier und Jetzt. Und dabei zähle ich bis drei. Und bei drei öffnest du deine Augen, atmest tief ein und reckst und streckst dich. Und kommst an im Hier und Jetzt. Eins, zwei und drei. Yay! Herzlich willkommen im Hier und Jetzt. Tief einatmen. Und regel und strecke dich und ja, genieße es, wieder hier zu sein.